Die größte Entdeckung aller Zeiten. Du weißt also jetzt, dass Anderssein nicht schlimm ist. Menschen können sehr gut miteinander klarkommen, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind. Außerdem wandelt sich ja sowieso alles mit der Zeit und die Menschen wandeln sich mit. Du hast auch erfahren, dass Fremde, wenn sie sich begegnen, manchmal Handel treiben, manchmal streiten und manchmal reden. Und egal, was sie tun, immer verändern sie sich. Du weißt, dass auch unsere Vorfahren irgendwann einmal aus der Fremde kamen und völlig anders waren als wir. Sie haben sich erst allmählich zu denen entwickelt, die wir heute sind. Nicht ausgeschlossen, dass sie sogar ein paar schlimme Dinge getan haben. Aber zum Glück können wir ja versuchen, es besser zu machen. Du hast erfahren, wie man vergorene Fischsoße herstellt, was ein Imperium ist, wie Geld funktioniert und warum es schrecklich wäre, wenn sich alles, was du anfasst, in Gold verwandeln würde. Du weißt, dass die Römer das griechische und das jüdische Reich eroberten und dass anschließend das griechische Theater und der jüdische Glaube an den himmlischen Vater das römische Reich eroberten. Du hast viele Geschichten gehört über Götter, Drachen und Ameisen. Du weißt, dass die Geschichte vom himmlischen Vater keine Antwort darauf gibt, warum nette Menschen leiden müssen. Und dass die Geschichte vom Fürsten des Lichts und vom Teufel nicht erklärt, wie die beiden gegeneinander kämpfen können. Du weißt auch, dass die Welt für die Menschen ein Rätsel blieb, trotz der vielen Geschichten, die sie sich erzählten. Und was in ihren Körpern und Köpfen vorging, das verstanden sie noch weniger. Wie entstehen Krankheiten? Wie kommen die Gedanken in die Köpfe? Woher kommen die Wut und die Begierden der Menschen? Die Menschen waren sich auch uneinig, wie die Welt erschaffen wurde und woher sie selbst stammen. Und genauso gespalten waren sie bei der Frage, warum es so viel Leid gibt und was man dagegen tun kann. Viele verschiedene Menschen erzählten viele verschiedene Geschichten und alle waren überzeugt, dass sie recht hatten. Es gab eigentlich nur eines, was allen Menschen gemeinsam war, egal an welche Geschichte sie glaubten. Sie litten nach wie vor unter Hunger, Kriegen und Krankheiten. Es wurde zwar überall viel über diese Probleme geredet, aber gelöst wurden sie nicht. Doch dann machten einige Menschen die größte Entdeckung aller Zeiten, und damit änderte sich so ziemlich alles. Denn plötzlich waren die Menschen in der Lage, die Welt zu erforschen, bis hinein ins Innerste ihrer Körper und Köpfe. Und mehr noch, die Entdeckung half ihnen zu entscheiden, welche der vielen Geschichten sie glauben wollten. Du fragst dich, welche sensationelle Entdeckung das war? Es war die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist eine Methode, mit der wir herausfinden können, welche Geschichten stimmig sind. Mit Hilfe der Wissenschaft können wir die Ursachen von Kriegen erforschen und Hungersnöte und Krankheiten bekämpfen. Die Wissenschaft hilft uns zu verstehen, wie Gedanken und Gefühle entstehen und woher wir Menschen überhaupt kommen. Ohne die Wissenschaft gäbe es dieses Hörbuch nicht –